欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果德文老师远离我。 那我们来看看今天的对话吧。 Guten Tag, ich möchte gerne eine Reklamation machen. Guten Tag, um welches Gerät handelt es sich? Es geht um diesen Toaster. Ich habe ihn erst seit 3 Tagen, aber er funktioniert überhaupt nicht. Das ist wirklich ärgerlich. Haben Sie den Kassenbon noch? Ja, natürlich. Hier ist er. Da das Gerät noch fast neu ist, möchte ich es gerne umtauschen. Gerne. Ich muss den Defekt kurz in unserer Technikabteilung kontrollieren lassen. Wie lange dauert das? Ich brauche den Toaster dringend. Nur 5 Minuten. Wenn der Fehler bestätigt wird, können wir den Toaster sofort gegen ein neues Modell umtauschen. Oder ich stelle Ihnen eine Gutschrift aus. Ein neues Gerät wäre mir lieber. In Ordnung. Bitte unterschreiben Sie hier diesen Beleg. Wir garantieren Ihnen, dass das Austauschgerät einwandfrei ist. 这段对话非常实用，我们来看看细节。 第一句我说的 ，Guten Tag, ich möchte gerne eine Reklamation machen. 这里的 Reklamation 就是退换货的意思。 接着我问 ，Um welches Gerät handelt es sich？ 这里的 Gerät 是指装置或电器。 回答：这台烤面包机我才买了3天。 Ich habe ihn erst seit 3 Tagen。 这里用到。 Seit 加上 Dative 的用法， 没错 ，Seit 表达从过去持续到现在的时间。由于 Tag 是阳性，复数在 Dative 尾端要加，所以变成 3 Tagen。 接着我提到它完全无法运作 ，Er funktioniert überhaupt nicht。 这里的Funktionieren 就是运作的意思。 这真的很令人恼火。德文是 Das ist wirklich ärgerlich。 然后我询问收据，也就是 Kassenbon。 接下来这句很重要。 Da das Gerät noch fast neu ist, möchte ich es gerne umtauschen。 这里出现了 Da 引导的原因从句，它跟 weil 很像。意思是，既然 对，而且在这类句子里，动词 ist 必须放在句子最后面。由于机器依然很新，所以我想要 umtauschen， 也就是换新。 我必须请机具部门 Technikabteilung 检查一下故障 defect。 我问要花多久时间，因为我急需这台机器。 只要5分钟。如果确认有问题，可以换新或是开立 Gutschrift， 也就是购物金。 最后我选择换新机器，并在单据上 unterschreiben， 签名。 我也向顾客保证 garantieren， 换新的机器是完美的。 希望各位在购物时都能顺利沟通，我们下次见。